Ein Sprecher der Regierung der TVJK gab am 6. Juli eine Erklärung mit folgendem Inhalt ab. Die USA, Südkorea und weitere feindselige Kräfte gegen die TVJK behaupten einseitig, dass die Kernwaffen der Republik den Frieden auf der koreanischen Halbinsel und der Welt bedrohen und kein Problem gelöst werden könne, bevor sich Nordkorea denuklearisiere. Mit dieser hartnäckigen Sophisterei führen sie die in- und ausländische Öffentlichkeit irre. Sie lehnen auch den konstruktiven Vorschlag der TVJK für die Ersetzung des Waffenstillstandsabkommens zwischen der TVJK und den USA durch ein Friedensabkommen ab, mit der unannehmbaren Voraussetzung, dass zuerst Nordkorea auf die Atomwaffen verzichten solle. Sie ignorieren offen die aufrichtigen Vorschläge der Republik für die Verbesserung der Nord-Süd-Beziehungen und für die Wiedervereinigung Koreas sowie ihre Anstrengungen für den Dialog, indem sie sich für die Entnuklearisierung Nordkoreas in erster Linie aussprechen. Die USA und das südkoreanische Park Geun-hye-Regime reden wie verrückt von einer nuklearen Drohung Nordkoreas, was aber nicht weiter als ein Ausspruch der Wut darauf ist, dass sie wegen der starken nuklearen Abschreckungsmittel der TVJK nicht mehr ihre atomaren Knüppel schwingen können. Die USA, die durch ihre kontinuierliche nukleare Übermacht um jeden Preis die TVJK erobern wollen und das südkoreanische Regime als ihr treuer Helfershelfer, sollen lieber darauf verzichten, die TVJK grundlos als nuklearen Erpresser und Provokateur zu brandmarken und von ihr eine einseitige Denuklearisierung zu verlangen. Am besten sollen sie mit eigenen Händen den nuklearen Knoten lösen, den sie selber gemacht haben. Wenn die USA und die südkoreanische Regierung wirklich für die Entnuklearisierung der koreanischen Halbinsel interessiert sind, dann sollen sie zunächst die folgenden prinzipiellen Forderungen der TVJK annehmen. Erstens müssen sie die amerikanischen Atomwaffen in Südkorea, deren Existenz sie weder anerkennen noch verneinen, der Öffentlichkeit zugänglich machen. Zweitens müssen sie alle Kernwaffen und deren Basen in Südkorea abschaffen und sich danach einer Bestätigung von der Welt unterziehen. Drittens müssen sie es garantieren, dass die USA nicht wieder auf der koreanischen Halbinsel und in deren Umgebung die Atomangriffsmittel stationieren werden. Viertens müssen sie versichern, dass sie auf keinen Fall mit Kernwaffen und mit nuklearen Kriegshandlungen die TVJK bedrohen, erpressen und gegen diese nukleare Waffen anwenden werden. Fünftens müssen sie den Abzug der US-Truppen mit dem Atomwaffenanwendungsrecht aus Südkorea erklären. Wenn die USA und die südkoreanische Regierung jährlich nach der Denuklearisierung der koreanischen Halbinsel und nach einer atomwaffenfreien und friedlichen Welt streben, dann gibt es gar keinen Grund dafür, diese gerechten Forderungen der TVJK nicht anzunehmen. Erst wenn solche Sicherheitsgarantie real wird, wird auch die TVJK entsprechende Schritte einleiten und in die Entnuklearisierung der koreanischen Halbinsel bedeutende Bresche geschlagen werden. Bei dieser Gelegenheit gibt die TVJK den südkoreanischen Machthabern wie Park Geun-hye den Rat, die Realität vor ihren Augen richtig zu sehen und sich nicht mehr mit ihren amerikanischen Bossen listig zu verschwören, um sich durch die Denuklearisierung Nordkoreas zu retten. Wenn die USA und Südkorea die prinzipientreuen Forderungen der TVJK beharrlich ablehnen, werden mit Vergehen der Zeit die nuklearen Waffen der Republik qualitativ und quantitativ weiter verstärkt und unvorstellbar hochentwickelt. Ob die koreanische Halbinsel denuklearisiert wird oder nicht, hängt voll und ganz von der Entscheidung und Handlung der USA und der südkoreanischen Regierung ab.